Ein Sprecher des Koreanischen Komitees für Frieden in Asien und Pazifik veröffentlichte am 7. Juli eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Gegenwärtig propagiert das Pentagon lauthals, dass nach der Anweisung von Trump verschiedene militärische Optionen gegen die nordkoreanische Provokationen zu erarbeiten, nun ein militärischer Angriffsplan vorbereitet wird. Die USA äußern, dass dieser Plan direkt ihrem Präsidenten eingereicht wird, wenn Nordkorea eine strategische Maßnahme ergreifen wird. Auch Trump will die Absicht zum militärischen Angriff gegen die TVJAKA nicht verbergen, indem er sagt, dass die Zeit der strategischen Geduld gegenüber Nordkorea zu Ende gegangen sei und die USA einen sehr starken und festen Plan gegen Nordkorea hätten. Insbesondere erschrocken vor dem großen Erfolg der TVRK im Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete haben die USA mit der südkoreanischen Armee eine gemeinsame militärische Demonstration der ballistischen Rakete durchgeführt und verschärfen somit die Lage. Diese provokatorische und gefährliche militärische Handlung ist ein krampfhafter Versuch der USA, aus der Furcht vor der unerschöpflichen nationalen Kraft und strategischen Stellung der TVRK auf einer neuen Höhe. Das beweist, dass die feindseligen Machenschaften der Trump-Administration die äußerst skrupellose Etappe erreicht haben. Die Armee und das Volk der TVRK haben bereits alle Vorbereitungen dazu getroffen, auf die wahnwitzige militärische Wahl von Trump gern zu erwidern. Wenn die USA eine Konzeption für den militärischen Angriff dafür haben, mit Gewalt die TVRK unter ihrer Kontrolle zu haben, hat die TVRK auch in ihrer Hand, ihren Plan für die mächtige militärische Gegenmaßnahme koreanischer Prägung und für die Verbrennung der USA. Das sollen die USA klar wissen. Auch die südkoreanische Regierung, die die heimtückische Absicht der USA für Präventivschlag mit den Worten wie Dialog und führende Rolle zu verschleiern versucht, wird unversehrt bleiben, falls ein Krieg ausbrechen würde. Der unbesonnene militärische Angriff gegen die TVRK wird die schlimmste Wahl für den schnellen Untergang der USA und ihrer Lakaien bedeuten.